1. Korinther, Kapitel 14. Strebet nach der Liebe. Fleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Denn der mit der Zunge redet, der redet nicht den Menschen, sondern Gott. Denn ihm höret niemand zu, im Geist aber redet er die Geheimnisse. Wer aber weissaget, der redet den Menschen zur Besserung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer mit Zungen redet, der bessert sich selbst. Wer aber weissaget, der bessert die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle mit Zungen reden könntet, aber vielmehr, dass ihr weissagetet. Denn der da weissaget, ist größer, denn der mit Zungen redet. Es sei denn, dass er es auch auslege, dass die Gemeinde davon gebessert werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete mit Zungen, was wäre ich euch nütze, so ich nicht mit euch redete, entweder durch Offenbarung oder durch Erkenntnis, oder durch Weissagung, oder durch Lehre? Hält sich's doch auch also in den Dingen, die da lauten und doch nicht leben. Es sei eine Pfeife oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Stimmen von sich geben, wie kann man wissen, was gepfiffen oder geharfet ist? Und so die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer will sich zum Streit rüsten? Also auch ihr, wenn ihr mit Zungen redet, so ihr nicht eine deutliche Rede gebet, wie kann man wissen, was geredet ist? Denn ihr werdet in den Wind reden. Zwar ist es mancherlei Art der Stimmen in der Welt, und derselbigen ist doch keine undeutlich. So ich nun nicht weiß der Stimme Deutung, werde ich undeutsch sein dem, der da redet, und der da redet, wird mir undeutsch sein. Also auch ihr, sintemal ihr euch fleißiget der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde bessert, auf dass ihr alles reichlich habet. Darum, welcher mit Zungen redet, der bete also, dass er es auch auslege. So ich aber mit Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Sinn bringet niemand Frucht. Wie soll es aber denn sein? Nämlich also, ich will beten mit dem Geist und will beten auch im Sinn. Ich will Psalmen singen im Geist und will auch Psalmen singen mit dem Sinn. Wenn du aber segnest im Geist, wie soll der, so anstatt des Laien stehet, Amen sagen auf deine Danksagung, sintemal er nicht weiß, was du sagest? Du danksagest wohl fein, aber der andere wird nicht davon gebessert. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr mit Zungen rede, denn ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Sinn, auf dass ich auch andere unterweise, denn sonst 10.000 Worte mit Zungen. Liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis, sondern an der Bosheit seid Kinder, an dem Verständnis aber seid vollkommen. Im Gesetz stehet geschrieben, ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch also nicht hören, spricht der Herr. Darum, so sind die Zungen zum Zeichen, nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen, die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle mit Zungen, es kämen aber hinein Laien oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret unsinnig? So sie aber alle weissageten und käme dann ein Ungläubiger oder Laie hinein, der würde von denselbigen allen gestraft und von allen gerichtet. Und also würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und er würde also fallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch sei. Wie ist ihm denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher Psalmen, er hat eine Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung, lasset es alles geschehen zur Besserung. So jemand mit Zungen redet oder Zwehen oder aufs meiste 3, eins ums andere, so lege es einer aus. Ist er aber nicht ein Ausleger, so schweige er unter der Gemeinde. Rede aber sich selber und Gott. Die Weissager aber lasset reden, 2 oder 3, und die anderen lasset richten. So aber eine Offenbarung geschieht einem anderen, der da sitzet, so schweige der Erste. Ihr könnet wohl alle weissagen, einer nach dem anderen, auf dass sie alle lernen und alle ermahnet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Weiber lasset schweigen unter der Gemeinde. denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern untertan seien, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es stehet den Weibern übel an, unter der Gemeinde reden. Oder ist das Wort Gottes von euch auskommen, oder ist's allein zu euch kommen? So sich jemand lässet dünken, er sei ein Prophet oder geistlich, der erkenne, was ich euch schreibe, denn es sind des Herrn Gebote. Ist aber jemand unwissend, der sei unwissend. Darum, liebe Brüder, fleißiget euch des Weissagens und wehret nicht, mit Zungen zu reden. Lasset alles ehrlich und ordentlich zugehen.